Träger dieser autoritären und entmündigenden, einseitigen, wie Debord es nennt, Pseudokommunikation. Als Träger machten die Situationisten beispielsweise die neuen Medien, Radio, Film, Fernsehen und so weiter, aber auch die gesamte Freizeitindustrie mit ihren Club Mediterranees und so weiter aus. Die Folge sei eine kontemplative Passivität. Die Menschen würden nur noch Bilder ihres eigenen Lebens, also die Möglichkeit zu leben, konsumieren, anstatt ihr Leben aktiv umzugestalten. Ihr Leben würde dadurch zum bloßen Überleben degradiert werden. Und so wie ich das jetzt gerade aufgezogen habe, klingt es zunächst mal, wie wenn die Spektakeltheorie von Situationisten sowas wie eine simple Medienkritik sei oder so eine kulturpessimistische Medienkritik. Aber nichts ist ferner als dieses Bild, das auch über die Situationisten vor allem in Ende der 80er Jahren produziert wurde. Nämlich eine Reduktion auf eine Medienkritik, das hieße auch den revolutionstheoretischen Anspruch der situationistischen Theorie zu entkernen. Debord hält da dagegen, dass das Spektakel in seiner Totalität zu begreifen sei. Das heißt, dass das Spektakel eben auch das Ergebnis und die Zielsetzung der bestehenden Produktionsweise als das zu begreifen sei. Und eben nicht als bloßes Produkt der Techniken der Massenverarbeitung von Bildern begriffen werden kann. Bei so einer Reduktion auf die Massenverarbeitung von Bildern würde man sich nämlich eben auf der Ebene des fetischistischen Scheins bewegen, auf der reinen Objektivität spektakulärer Beziehungen, wie das Debord nennt. Und dies würde nämlich den eigentlichen Charakter des Spektakels verbergen, nämlich dass das Spektakel nämlich eine Beziehung zwischen Menschen und zwischen Klassen darstellt. In diesem zu engen oder engeren Gesichtspunkt des Spektakels als Verarbeitung von Bildern, als Massenkommunikationsmittel, sieht Debord lediglich eine Oberflächenerscheinung des Spektakels. Es wird dabei nämlich abstrahiert von der kapitalistischen Produktionsweise und der Klassenstrukturiertheit der Gesellschaft, die es zu kritisieren sei, gelte und deren Ausgangspunkt, also die Kritik daran, hat nun mal ihren Ausgangspunkt in der Marx'schen Theorie, in der Kritik der Wert- und Warenform und in allen weiteren Fetischgestalten, die eben in so einer bloßen Medienkritik ausgeblendet werden. Der Zweck der Spektakeltheorie oder beziehungsweise die Analyse des Spektakels ist somit kein Selbstzweck, sondern meiner Ansicht nach ein Mittel, um zu einer Revolutionstheorie zu gelangen, und es kommt auch immer wieder in den Zeitschriften deutlich zum Ausdruck oder auch in diesem Buch, Die Gesellschaft des Spektakels.